scientist. Jungle brother, 'cause I'm a jungle brother. Let it roll. Mayday, mayday, this is Code Red approaching. Attention, you enter the Code Red drum and bass frequency area. Jetzt weiter mit Code Red. 2 Stunden Drum Bass vom Feinsten im freien Radio für Stuttgart. Erste Stunde mit mir, Outtake. 2 Stunden dann mit DJ Royal Flash. from deep space. Invasion from deep space. Deep space. Deep space. Deep space. Deep space. Deep space. Deep space. Deep space. Deep space. Deep space. I'm going to go to the hospital.

Control. An den Decks, der DJ Outtake. Und in wenigen Minuten geht's hier weiter mit Royal Flash. Ihr könnt hier anrufen 0711 6400 und 3x die 4. Ihr könnt im Internet Informationen über uns abgreifen auf code-red-fm.de und ebenfalls erwähnenswert die Homepage des Freien Radios freies-radio.de. Da gibt es Informationen rund um den Sender, um alle Sendungen und vieles mehr. Schaut einfach mal vorbei. Aber jetzt viel Spaß mit Musik. Yeah.

and survive on very little water. She is also light bone, fast, and she is beautifully endowed. Sacrifice.

Hey, this is Ghidra and you're listening to Code Red FM. Thank you.

I need you in this life.